Leben oder sterben. Auf Knie fallen. Für Ehre kämpfen. Als Wurm unter der Erde. Die Sterne leuchten. Starke und Schwache. Gut und Bös. Zum Himmel schweben. In die Tiefe absinken. Generell Glück. Und du zweifellos. In menschloser Wüste. In blutendem Tal. Meer oder Festland. Hell oder dunkel. Sonn auf oder unter. Immer. Nie. Feige und Luna. Beneiden und schmeicheln. Ruhm und Stolz. Ehre und Treue. Wie Hund leben. Wie Adler fliegen. Kadaver fressen. Oder Hunger. Nach der Flut schwimmen. Wie Feuer brennen. Das Große errichten. Oder zerbrechen. Liebe zur Mutter ist echtes Gefühl. Und Kälte des Missachtens zu Feinden. Gedächtnis des Blutes ist höchstes Gut. Es gehört nur uns und den allen.